schlender durch die Stadt. Normal, ich schlender durch die Stadt, sehe Frauen phänomenal. Keiner kriegt sie rum, aber meine Augen schon. Die Überzeugung stimmt wie bei Taschen von Louis Vuitton. Oder Schokolade bei Kleinkindern von Pädophilen, aber die sind behindert. Die sind geisteskrank, ich schlachte nur Frauen ab. Und das nächste Opfer wird auch schon wieder kalt gemacht. Zeitungsartikel, Bilder von Frauen. Sie schauen so trostvoll aus ihren Augen. Sie kamen leider mit mir mit. Mein Charme lud sie ein auf einen Fling. Zeitungsartikel, Bilder von Frauen. Sie schauen so trostvoll aus ihren Augen. Sie kamen leider mit mir mit. Mein Charme lud sie ein auf einen Fling. Zeitungsartikel, Bilder von Frauen beim Aufwachen, ist es das Grauen mit anzusehen, wie sich bei der Bitch die Beine dehnen. Unverschämt, gut aussehend am helllichten Tag, angesprochen mein Hut mag weiches Fleisch wie weißes Sand. Auch wenn meine Blutgier ungebrochen im eigenen Blut herumgekrochen, wie nach der Geburt eine verkrüppelte Nachgeburt entstanden aus dem Zucht. Du bist bei Daddy zu Hause und der sagt dich, umso jünger die Frucht, umso süßer ihr Saft. Ganz ruhig, Kleines, es ist normal, wenn Papa dich anfasst. Zeitungsartikel, Bilder von Frauen, die schauen so trostvoll.